Erster, das sind die Sprüche von Salomo. Ein kluger Sohn macht seinen Vater froh. Ein dummer Sohn macht seine Mutter traurig. Zweiter, falsches Geld hilft niemandem. Aber wer gut handelt, wird gerettet. Dritter, Gott gibt guten Menschen genug zu essen. Aber er stoppt die Gier von bösen Menschen. Vierter, wer faul arbeitet, wird arm. Wer fleißig arbeitet, wird reich. Fünfter, wer im Sommer Vorräte sammelt, ist klug. Wer bei der Ernte schläft, macht Schande. Sechster, gute Menschen bekommen viel Segen. Böse Menschen sagen gemeine Dinge. Siebter, man denkt gerne an gute Menschen. Aber böse Namen vergisst man bald. Achter, ein weiser Mensch folgt den Regeln. Wer dumm redet, wird scheitern. Neunter, wer ehrlich lebt, ist sicher. Wer lügt, wird bald entdeckt. Zehnter, wer die Wahrheit versteckt, macht Ärger. Wer ehrlich spricht, bringt Frieden. Elfter, die Worte von guten Menschen geben Leben. Böse Menschen sagen böse Dinge. Zwölfter, Hass macht Streit. Aber Liebe vergibt alle Fehler. Dreizehnter, kluge Menschen sagen weise Dinge. Dumme Menschen brauchen Strafe. Vierzehnter, weise Menschen lernen viel. Aber Dumme reden sich ins Unglück. Fünfzehnter, Reichtum schützt die Reichen. Armut macht die Armen traurig. Sechzehnter, die Arbeit von guten Menschen führt zum Leben. Böse Menschen verdienen nur Sünde. Siebzehnter, wer auf Kritik hört, findet das Leben. Wer nicht hört, geht den falschen Weg. Achtzehnter, wer Hass versteckt, ist ein Lügner. Wer schlecht über andere redet, ist dumm. Neunzehnter, wer viel redet, macht oft Fehler. Wer wenig sagt, ist klug. Zwanzigster, die Worte von guten Menschen sind wertvoll wie Silber. Die Gedanken von Bösen sind wertlos. 21. Gute Worte helfen vielen Menschen. Dumme Menschen sterben ohne Verstand. 22. Der Segen von Gott macht reich. Eigene Mühe allein reicht nicht aus. 23. Ein Dummer hat Spaß an bösen Taten. Ein kluger Mann liebt die Weisheit. 24. Böse Menschen bekommen, was sie fürchten. Gute Menschen bekommen, was sie sich wünschen. 25. Ein Sturm fegt böse Menschen weg. Gute Menschen stehen auf festem Boden. 26. Ein fauler Arbeiter nervt seinen Chef. Er ist wie Rauch in den Augen. 27. Wer Gott ehrt, lebt lange. Böse Menschen sterben früher. 28. Gute Menschen warten auf Freude. Die Hoffnung von Bösen wird enttäuscht. 29. Gott schützt die ehrlichen Menschen. Aber er bestraft die Übeltäter. 30. Ein guter Mensch bleibt immer sicher. Böse Menschen dürfen nicht im Land bleiben. 31. Ein guter Mensch sagt weise Dinge. Eine böse Zunge wird abgeschnitten. 32. Gute Menschen wissen, was anderen gefällt. Böse Menschen sagen nur falsche Dinge.